ich jetzt einmal gehe, werde ich nicht mehr wiederkommen. Du bleibst so tief in mir, tief in der Erinnerung. Das ist nicht meine Welt, ich bin so kalt, verdammt. Ich schreibe diese Zeilen, weil ich keine Liebe fand. Ich bin verzweifelt, ich hab vergessen, was ich suche. Vielleicht hab ich irgendwann und finde, hätte ich meine Ruhe. Komm, schau mein Leben an, ich schwöre, du hast keine Ahnung. Ich bin zwar ein guter Junge, aber krimineller Status. Früher war mal alles anders, wie schnell die Zeit vergeht. Gangster bleiben auf der Straße, ganz egal, wie stark es regnet. Ihr wisst nicht, wovon ich rede, sag mir, was bedeutet Liebe. So verrot ist diese Welt, dass ich keine Wahrheit finde. Alles, was du sagst, du lügen, heute weiß ich, was du bist. Guck, ich schreibe dir einen Brief, was du für eine Hure bist. Ich hoffe, dass du bald ertrinkst in deine Lügenwelt. Du bist nur eine Disco-Schlampe, die wahrscheinlich jeder kennt. Jeder kennt, jeder weckt, jedes Mal, jeder kickt. Dieser Vers geht an dich, hoffe, dass du verreckst. Nur eine Bitch, nur ein Dreck. Heute kannst du ruhig sagen, dieser Junge war nix wert. Aber weißt du was, du nutzt dich, gibt es wie Sand am Meer. Dich gibt es in jedem Puff, aber alle wollen Champ. Hab dich niemals ernst genommen, weil ich wusste, was du bist. Weil ich wusste, wie du bist, du hast dich hier selbst gefickt. Vielleicht ist auch besser so, irgendwie bin ich auch froh. Denke nicht, du bist der Grund dafür, dass ich so killer flow. Das hier war einmal zu viel, aber ich beende es jetzt. Fick auf alle, fick auf dich, fick auf Liebe, fick auf Rest. Keine Zeit für diesen Shit, ich bin bald ein Millionär. Heute bin ich dieser Junge, was die anderen gerne wären. Es gibt keine Wiederkehr, ich bin viel zu gut geworden. Du bist nur Vergessenes, mach dir keine Sorgen. Irgendwann, irgendwo werden wir über beide reden. Irgendwann kommt dieser Tag, aber nicht in diesem Leben. Ganz egal wie hart das kommt, glaube denn ich bleibe stehen. Wahrheit ist, du bist in Note, gar nicht wert sind deine Tränen. Irgendwann, irgendwo werde ich meine Ruhe finden. Irgendwann kommt dieser Tag, an dem die Sorgen verschwinden. Ganz egal wie hart das kommt, verliere meine Hoffnung nicht. Irgendwann, irgendwo gibt es sicherlich. Irgendwann, irgendwo bin ich mal ein Millionär. Irgendwann habe ich geschafft und habe keine Sorgen mehr. Irgendwann wird jeder sagen, dieser Junge ist perfekt. Irgendwann kommt irgendwann, aber heute bin ich Champ. Irgendwann, irgendwo werde ich meine Ruhe finden. Irgendwann kommt dieser Tag, an dem die Sorgen verschwinden. Es ist Schicksal, weine nicht um mich. Es sollte nicht sein, denn ich fühle nichts. Die Tage sind gezählt, kleine schau dich. Alles, was ich habe, ist nur die Erinnerung an diese harte Zeit. Guck, es tut mir leid, du bist weit weg, alles ging schnell vorbei. Du hast viel geweint, wenn ich Ärger hatte. Du warst der Schutzengel, der mich stärker machte. Ich habe dich enttäuscht, ich war nicht für dich da. Ich war blind vor Wut, wenn ich drauf war. Kannst du mir verzeihen? Ja, es ist zu spät. Ich hab's kapiert jetzt, geh wohin du willst. Weil ich nie das sein werde, was du in mir siehst. Alles, was ich will, ist, dass du glücklich bist. Ich hab viel falsch gemacht, weil ich jung war. Ich habe viel verloren, weil ich dumm war. Es gibt nichts mehr, was ich für uns tun kann. Warte nicht auf mich. Wenn der Himmel weint, wenn die Sonne scheint, wenn es nachts regnet und am Tag schneit. Du bist tief in mir, kannst du mich vergessen? Lass dich los jetzt, um dich zu beschützen. Denk nicht mehr an mich, es macht alles nur schlimmer. Es ist vorbei jetzt und diesmal für immer. Das wirst du nicht verstehen, doch es ist besser so. Bei mir bist du nicht sicher und es stresst so. Halt dich fest, komm, geh deinen Weg weiter. Ich kann dich nicht begleiten, ich muss weg, leider. Heute kann er deine Freunde uns zusammen sehen. Die sind mir scheißegal, ich will selber gehen. Du musst mir glauben, es ist für uns beide besser. Auch wenn es nicht geht, musst du mich vergessen. Das, was jetzt kommt, tut mir auch weh. Doch ich muss weitergehen, auf Wiedersehen. Irgendwann, irgendwo werden wir über beide reden. Irgendwann kommt dieser Tag, aber nicht in diesem Leben. Ganz egal wie hart das kommt, glaube denn ich bleibe stehen. Wahrheit ist, du bist eine Note, gar nicht wert sind deine Tränen. Irgendwann, irgendwo werde ich meine Ruhe finden. Irgendwann kommt dieser Tag, an dem die Sorgen verschwinden. Ganz egal wie hart das kommt, verliere meine Hoffnung nicht. Irgendwann, irgendwo gibt es sicherlich. Irgendwann, irgendwo bin ich mal ein Millionär. Irgendwann habe ich geschafft und habe keine Sorgen mehr. Irgendwann wird jeder sagen, dieser Junge ist perfekt. Irgendwann kommt irgendwann, aber heute bin ich Champ. Irgendwann, irgendwo werde ich meine Ruhe finden. Irgendwann kommt dieser Tag, an dem die Sorgen verschwinden. Es ist Schicksal, weine nicht um mich. Es sollte nicht sein, denn ich fühle nichts.